Im antiken Mesopotamien vor ungefähr 2500 Jahren finden sich die ersten Nachweise von Sternenkunde und Deutung, also eine erste konkrete Erzählung dieses Narrativs, ein Set an Kausalitäten, kosmischen Akteurinnen und Konstellationen. Die Geschichten oblagen in dieser Zeit bis ins späte Mittelalter einer monarchischen Elite, die sich Hofastronomen leisten konnten, in deren Aufgaben die Beobachtung und Berechnung der Sternbahnen und ihre biografische Auslegung, also Astronomie und Astrologie, fließend ineinander übergingen. Erst in den vergangenen rund 200 Jahren wurden Horoskope zur Massenware, die Geschichten vom Menschen und seiner Sterne demokratisiert. Heute kennt zumindest in unseren westlichen Gesellschaften vermutlich jeder sein Sternzeichen und dessen angebliche grundlegende Eigenschaften. Jede weiß, was ein Horoskop ist und hat eine Haltung dazu. Anders als der animistische Aberglaube, etwa an schwarze Katzen oder Unglückszahlen, hat die wissenschaftlich nie belegbare Astrologie jeden Aufklärungsschritt überlebt. Im Gegenteil, sie ist sogar noch gewachsen, hat sich differenziert und professionalisiert. Lassen Sie uns an dieser Stelle von uns erzählen. Wir beide sind Skorpione. Ob wir vielleicht deshalb so gut miteinander zurechtkommen? Dabei heißt es eigentlich, Skorpione seien zu eigensinnig, zu leidenschaftlich und zu ehrgeizig, um sich langfristig zu vertragen. Einer von uns beiden blickt auf eine sehr harmonische Beziehung mit einer Skorpionin zurück. Auch sind wir beide, so viel sei verraten, in vielen Punkten sehr unterschiedlich gestrickte Menschen. Unsere Freundschaft entsteht eher durch Ergänzung als durch Ähnlichkeit, und die typischen Skorpion-Eigenschaften, tiefgründig bis zur Trübsinnigkeit, analytisch bis zur Besserwisserei, eigensinnig bis zur Rücksichtslosigkeit, würden wir uns nur sehr bedingt anheften wollen. Raten Sie mal, welche wir zugeben müssen. Wir sind beide eher sonnige Gemüter, suchen Harmonie und fühlen uns im Streit selten wohl. Was bedeutet das jetzt für die Evidenz astrologischer Charakterisierungen? Nichts. Denn die Astrologie ist eine Naturphilosophie, die sich ihrer Falsifizierung, aber auch ihrer Verifizierung entzieht. Nur so konnte sie als Erzählung 2,5 Jahrtausende eine Aufklärung und eine Industrialisierung überdauern und übrigens auch eine Verschiebung der Sternbilder, bedingt durch die natürliche Veränderung der Erdrotation um circa 2 Tierkreiszeichen. Was aber macht sie dann so mächtig? Die Gründe liegen auf der Hand. Sie liefert narrative Erklärungen für das Chaos von Identität und Beziehungen. Sie lässt sich nahtlos in unsere Selbsterzählungen einpassen oder sogar zu deren Zentrum machen. Sie ist offen genug für jede Umdeutung, aber zugleich konkret genug für ausschweifende Analysen. Wie Religionen bietet sie ein Set an Handlungsanweisungen, Entschuldigungen und Geschichten. Zusätzlich und analog zu vielen anderen säkularen Narrativen der Welt- und Gesellschaftsordnung teilt sie Menschen in Kategorien ein und ordnet ihnen pauschal Eigenschaften, Chancen und Risiken zu. Während sich alle sonstigen Gruppen und Zuordnungen auf der Welt mehr und mehr auflösen, bleiben wir astrologisch Teil einer schillernden In-Group von vermenschlichten Tierbildern, die übrigens in anderen Kulturen ganz anders gebildet und gedeutet werden. Der Komplexität und Chiffrierung unseres Zeitalters stellt die Astrologie beharrlich eine einfache Lesbarkeit gegenüber, die sich grob an den Jahreszeiten orientiert, also unser Leben in nachvollziehbare Zyklen einteilt. Der individuellen Ohnmacht entfremdeter Individuen begegnet sie mit Hoffnung durch Kausalität, denn wer seine Voreinstellungen kennt, kann daran arbeiten, was viele Astrologinnen heute von ihrem Publikum auch dezidiert fordern. Dabei muss man natürlich zwischen den dreizeiligen Geburtshoroskopen der Zeitschriften und den ausführlichen professionellen Horoskopen unterscheiden, die einer einzelnen Person auf den Leib geschneidert werden und sich mehrerer Dimensionen an Scheinevidenz bedienen. Beiden gemeinsam ist freilich eine ganz spezielle narrative Vermischung von objektiven Kriterien, Geburtsdaten, Sternenkonstellationen und mythologischen oder parapsychologischen Elementen, die Zuordnung von Eigenschaften zu Planeten, die Funktionalisierung ihrer Stellungen. Beides wird fantasievoll zu einer Geschichte von Ursache und Wirkung konstruiert.